Deutschlandfunk. Corso. Stars, Glamour, roter Teppich. Seit einer Woche blickt die Filmwelt auf die Filmfestspiele in Venedig. Wim Wenders, Mel Gibson mit ihren neuen Filmen und Emma Stone und Ryan Gosling, die machen ja sogar in einem Musical mit. Wir hingegen vertiefen uns mal eben in die Alltags-, aber auch Albtraumwelten, die das Kino ab morgen bereitstellt. Da wäre zum Beispiel die Geschichte vom kranken Landarzt, die vom Leuchtturmwärter und seiner Frau auf einer einsamen Insel oder die von den Jugendlichen, die ein aufregend gefährliches Online-Game in New York spielt. Hartwig Tegeler stellt neue Filme vor, die morgen in den Kinos anlaufen. Der Landarzt von Chaussy, The Light Between Oceans und Nerve. Stur ist er, keine Frage. Hast du verstanden, was ich dir gerade gesagt habe? Und auch als Jean-Pierre von einem befreundeten Arzt die Diagnose bekommt, ja, er versteht. Temporaltumor links, inoperabel. Da reagiert der Arzt aus der Provinz, der Landarzt von Chaussy, ganz sachlich. Kann ich es denn mit einer Chemo schaffen, wenn es gut läuft? Ja. Aber da der Kollege genau weiß, dass sein Kollege vom Land eben nicht kürzer treten wird, schickt er ihm eine Ärztin, ja, auf den Hals. Sie sind Ärztin? Ja, bin ich. Haben Sie denn schon mal auf dem Land praktiziert? Nein. Nun ist es in Thomas Lilletils Film wenig überraschend, dass der sture Landarzt François Cluzet und seine, wie sich rausstellen wird, taffe Kollegin Nathalie, gespielt von Marianne Denicourt, sich am Ende näher kommen werden. Nicht überraschend. Aber das Screwball-Comedy-Element ist in Der Landarzt von Chaussy sehr zurückgenommen, denn dies ist keine glatte romantische französische Sommerkomödie, sondern fast dokumentarisch, erzählt der Ex-Mediziner und jetzt Filmregisseur Thomas Lilletit vom Alltag in einer Landarztpraxis. Der größte Konflikt zwischen dem Landarzt und seiner Co-Ärztin aus der Stadt, nun geworfen aufs Land, besteht denn auch darin, dass Jean-Pierre stur wie ein Ochse darauf beharrt, dass sein Patient, der alte Mann, über 90, zu Hause gepflegt und nicht in ein Krankenhaus gekarrt wird. Da bricht denn der fast nüchterne Ton von Der Landarzt von Chaussy auf und im Sterben des Alten leuchtet eine Utopie von Menschlichkeit. Der Landarzt von Chaussy von Thomas Lilletit, außergewöhnlich, empfehlenswert. Ich mag ja schnulzen, muss ich sagen, wenn sie nicht zu aufgetragen schnulzig sind. Ich denke also nicht, dass so eine Geschichte wie in The Light Between Oceans nicht gehen würde. Mann kommt traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg, zieht sich auf eine Insel vor der australischen Küste zurück, bis Isabelle sich in Tom, den Leuchtturmwärter, verliebt. Ich möchte sehen, wo sie sich einigeln. Ich befürchte, das würde gegen die Vorschriften verstoßen. Auf Janus ist nur die Frau des Wärters erlaubt. Dann heiraten Sie mich. Tom heiratet Isabelle, sie wird schwanger, verliert das erste Kind, das zweite. Und dann ist da ein Boot am Strand mit einem toten Mann und einem Säugling, der lebt. Tom und Isabelle werden das Kind großziehen. Ich hatte noch nie so ein schönes Geschenk. Aber Tom wird diese Lüge über das angeblich eigene Kind nicht aushalten können. Spätestens, wenn er die Mutter der kleinen Lucy Grace kennenlernt, die nicht weiß, ob ihre Tochter überlebt hat. Werden Menschen auf hoher See manchmal von Schiffen gerettet? Haben Sie jemals gehört, dass kleine Boote entdeckt wurden? Vielleicht? Es geht um richtige und falsche Mütter und um wahre Liebe zu einem Kind. Aber diese Geschichte ist in Derek C. and Francis' Film The Light Between Oceans dann doch zu sehr eingetaucht in eine Welt von Tränen, geröteten Augen und einem Alexandre Desplat-Soundtrack, der zu jedem Gefühl, das die Schauspieler spielen, eine musikalische Doublette baut. Und dann gibt es das Gefälle zwischen Alicia Vikander als falscher, Rachel Weisz als richtiger Mutter auf der einen und Michael Fassbender als Leuchtturmwärter auf der anderen Seite. Wo Vikander und Weisz Melodram spielen, spielt Michael Fassbender einen traumatisierten Mann in einem Melodram. Gegen diese Wucht kommen seine Kollegen nicht an. Und so gerät The Light Between Oceans aus dem Gleichgewicht und das Melodram überzeugt nicht mehr. The Light Between Oceans von Derek C. and Franz, annehmbar. Willkommen zu Nerve. Ein Spiel wie Wahrheit oder Pflicht, nur ohne die Wahrheit. Willkommen in New York. 1985 schickte Martin Scorsese seinen Angestellten Paul im Film die Zeit nach Mitternacht, auf eine Albtraumreise durch ein bizarres New York, dieser Stadt, die niemals schläft. Mehr als 30 Jahre später erlebt die Schülerin wie einen Trip in einem ähnlichen Kosmos aus extremer Durchgedrehtheit, allerdings jetzt postanalog. Sie spielt das illegale Online-Spiel Nerve. Cool, oder? In dem per Handy zugeschaltete Beobachter den Spielern immer höhere Risiken abverlangen. Hast du meine Sachen geklaut? Mein Geld, meine Klamotten, alles ist weg? Nein, meine Sachen sind auch alle weg. Alles online, alles Echtzeit, alles auf Adrenalin bis zum letzten Kick, bis zur Selbstzerstörung. Über eine solche Welt erzählen die Regisseure Henry Yost und Ariel Schulman, um so eben diese Welt in ihrem Film Nerve in einer wie angefixten Ästhetik zu duplizieren. Das mag ein Widerspruch sein, spiegelt aber sehr präzise eben den, in dem sich Kino häufig bewegt. New York jedenfalls kommt nie zur Ruhe, egal ob damals analog oder heute als digitale Glitzerwelt. Nerve von Henry Yost und Ariel Schulman, empfehlenswert.